1. Die sin die wert, die mos gen sites des Jordan in der Wust, in der Step, gegen uber von Suf, Zwischen Paran, Top Hell, Laban, Hazroth and Disahab zum gesamten Volk Israel Sprach. 2. Die Entfernung vom Horeb bis Kadesh Barnea, auf dem Weg zum Gebirge Seir, Betrug Elftagereisen. 3. Im Wirsichsten Jahr, ersten Tag des Elften Monats, Verken Diep Mos den Israeliten als, was der Herr im Fur Sie aufgetragen hat. 4. Dies Gesche, Nachdem Sihon, den König der Amoriter, der in Heshbon residiert, und Og, den König von Bashan, der in Ashtaroth wohnte, bei Edre besiegt hat. 5. Gensites des Jordan, im Land Moab, began Mos, das Jeset zu erlauten, in dem Folgend Anweisungen gab. 6. Der Herr, unser Gott, sprachem Horeb zu uns, hat lange Jenigen diesem Berg verwelt. 7. Brecht auf und sieht direkt zum Gebirge der Amoriter und zu all ihren Nachbarn, die in der Step, im Gebirge, in der Niederung, im Sudland und in der Meeresgast leben, in das Land der Kananiter und zum Libanon bis zum Grossenstrom, dem Euphrat. 8. Ich habe euch dieses Land übergeben. Sieht hinein und nehmt es in Besitz, denn der Herr hat euren Vatten Abraham, Isaac und Jacob geschworen, es ihnen und ihren Nachkommen zu geben. 9. Zu Gina Zit sagt ich euch, es ist mir zu schwer, all ein für euch zu sorgen. 10. Der Herr, euer Gott, hat euch so zahlreich gemacht, dass bereits jetzt so viel seid wie die Stern am Himmel. 11. Moge der Herr, der Gott euer Vater, euer Zahl noch tausendmal vergrößern und euch segnen, wie es euch verheißen hat. 12. Doch wie kann ich all ein your last, your bird und your streitigkeiten trajan? 13. Walt aus jedem Stamm weiser, verstandig und angesehen manner aus, damit ichsie zu euren anfuhren urnen und kann. 14. Antwortet mir darauf, was du vor geschlagen ist, ist gut. 15. Daraufhin wollte ich aus eure mit weiser und angesehen manner aus und setzte sie als ihr anfuhrer ein, als oberste über 1,000, 150 und zen soe als amtlut in euren stammen. 16. Zur selben Zeit wies ich ihr Richter und hort die Falle ihr Mitmenschen und Volk gerecht erteil, seis zwischen einem Landsmann und einem anderen oder zwischen einem Landsmann und einem Fremden. 17. Seid unpartisch im Gericht, hort sowohl den Geringsten als auch den Grossten. Fürchtet euch vor niemandem, denn das erteil kommt von Gott. Wenn euch jedoch ein Fall zu schwierig erscheint, bringt in zu mir, damit ich in unter suchen kann. 18. So gab ich euch damals anweisungen bezüglich all dessen, was tun solltet. 19. Danach brachen wir vom Horeb auf und durchquerten jemes dem Befehl des Herrn, unsers Gottes, die gesamte Gross und Furchtbar Wust auf dem Weg zum Amoritegebirge, die gesehen hat. Als wir Kadesh Barnea erreichten, 20. Sprach ich zu euch, seid nun am Amoritegebirge angekommen, das der Herr, unser Gott, uns geben will. 21. Sieh, der Herr, dein Gott, hat dir das Land übergeben, sieh hin und nimm es in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Vater, es dir befohlen hat. Hab kein Angst und sei mutig. 22. Daraufhin kamt als zu mir und sagtet, Last uns manavore schicken, die das Land erkunden und uns berichtet erstatten sollen über den Weg, den wir nehmen müssen, und über die Stadt, die wir erreichen werden. 23. Die mir dieser Vorschlag gut erschien, wollte ich aus ihr mit Zwölf Männer aus, je einen aus jedem Stamm. 24. Die zogen direkt ins Gebirge hinauf, erreichten das Talischkol und erkundeten das Land. 25. Sie nahmen auch einige Früchte des Lands mit und brachten sie uns sie berichteten uns, das Land, das der Herr, unser Gott, uns geben will, ist gut. 26. Doch wolltet nicht hinaufsehen und widersetztet euch dem Befehl des Herrn, eures Gottes. 27. Mertet in euren Zelten und sagtet, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, uns den Amoriten ausgeliefen und uns zu vernichten. 28. Wohin sollen wir denn sehen? Unsere eigenen Brüder haben uns den Mut genommen, in dem SIE Sag 10, dort leben. Menschen, die größer und hochgewachsener sind als wir, und die Stadt sind groß und bis zum Himmel befestigt, sogar in Akita haben wir dort gesehen. 29. Die sagt ich zu euch, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. 30. Der Herr, euer Gott, der euch verangert, wird selbst für euch kämpfen, genau wie es in Ägypten sichtbar für euch getan hat. 31. Und in der Wüste, die du gesehen hast, wo der Herr, dein Gott, dich getragen hat wie ein Vater sein Kind, auf dem gesamten Weg, den zurückgelegt hat, bis und dein Ort gekommen seid. 32. Doch trotz allem hattet kein Vertrauen zum Herrn, eurem Gott. 33. Ging euch auf dem Weg voren, euch einen Lagerplatz zu suchen, nackt im Führer, damit den Weg sehen konntet, den gehen mustet, und tagsüber in der Wolk. 34. Als der Herr your Wort hort, word zornig und schwor. 35. Kina dieser Manner, dieser Bosen Generation, word das gut Land sehen, das ich ren vatten zudschworen habe. 36. No Caleb, der Sohn Jephuns, word es sehen, und im und seinen Kindern word ich das Land geben, das betreten hat, weil dmhern vollständig gehorsam war. 37. Och auf mehesernti der Herr uretwagen, so dass sagt, och du wirst nicht dorthin gelangen. 38. Joshua, der Sohn Nuns, den Diener, word hineingelangen, sprichim matzu, den word es unter den Israeliten verteilen. 39. Your kinder Jedok, von denen sagtet, sie werden zur Bute der Feinde werden, und your son, die Hut noch nicht zwischen Gutten bos unterscheiden konnen, sie werden hineingelangen. Ihnen word ich is geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. 40. Aber kurt und brecht auf in die Wust, auf dem Weg zum Schilfmeer. 41. Daraufhin antwortetet mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt, wir wollen nun doch hinaufziehen und kämpfen, genau wie der Herr, unser Gott, es uns befohlen hat. Und legtet alle Waffen und sorgt leichtsinnig eines Gebirge hinauf. 42. Die sprach der Herr zu mir, sag ihnen, sieht nicht hinauf und wagt keinen Kampf, denn ich bin nicht bei euch, sonst werdet ihr von euren Feinden besiegt werden. 43. Ich sprach zu euch, aber hortet nicht, sondern zog trotzigen vermessen, entgegen dem ausdrücklichen Befehl des Herrn, eines Gebirge hinauf. 44. Daraufhin ruckten die Amoriter, die in diesem Gebirge wohnten, aus, euch entgegen zu treten, verfolgten euch hartnäckig wie Bienen und zerstreuten euch in sehr bis Homer. 45. Als zurückkommt, klagtet vor dem Herrn, doch der Herr aktet nicht auf euer Wehklagen und hort nicht auf euch. 46. So mustet lange Zeit in Kadesh bleiben.